so ein. Nur darf bestimmt kein Rowdy in unserer Mitte sein. Heut gibt's eine rechte Gaudi, heut ist die Stimmung groß. Ein frisches Glas vom vollen Fass und schon ist hier was los. Gelaunt durch den Morgen mit Radio Heimatmelodie.